From Berlin, Improv World News. Wir sind hier zum Improv World News Nummer 37 und es ist eine Premiere. Wir befinden uns das erste Mal in einem Raum zusammen. Hallo Thomas. Das ist so ungewöhnlich. Normalerweise sitze ich vor meinem Rechner, aber der ist krank. Mein Rechner ist krank. Deswegen bin ich in meinem Fahrrad gestiegen und habe dich besucht. Ja. Und das ist das erste Mal dieses Jahr, oder? Dass wir, genau, die letzte Folge ist vom Mitte Dezember, es ist Asche auf unsere Häupter und wir haben schon Ende Februar und es ist so viel passiert, unglaublich. Deswegen News. steigen wir direkt ein. Ja, schön, danke, dass ich da sein darf hier in deinem Casa de Macro. Und worüber wollen wir reden? Heute Hauptprogramm und das ist auch das, was uns die letzten Wochen eigentlich hauptsächlich beschäftigt, der Berliner Impro-Marathon steht vor der Tür, wirft seine Schatten voraus. Genau, wir arbeiten da fleißig an allen möglichen Ecken und Enden, um den zu organisieren und groß zu machen und sind da dabei, euch ein wenig einzuweihen in was ist da so geplant. Ja, der Marathon ist ja jetzt, wird das zweite Jahr stattfinden. Wir waren beide letztes Jahr da. Also ich habe letztes Jahr schon im Orga-Team mitgeorganisiert. Das ist ja so eine Gemeinschaftsproduktion, Idee von Freiwild. Also ihres Zeichens Maja Momand hatte damals die Idee, einen Marathon zu machen. Und die Brotfabrik Berlin, da voran Nils Fürster, der verantwortlich ist für das Bühnenprogramm, der wollte irgendwas tun zur langen Nacht der Theater und Opern hier in Berlin, die damals 12 Stunden gehen sollte. Die hat dann nicht stattgefunden, aber der Marathon blieb übrig. Und ich habe dann nur die beiden Ideen gehört und die Verbindung gemacht und Maja und Nils zusammengebracht. Und so kam die Marathon-Idee in die Brotfabrik und wurde dann größer und bunter. Und letztes Jahr, ich glaube, es war eine tolle Veranstaltung. Alle, die da waren, waren sehr glücklich. Sind auch alle wieder dabei, die letztes Jahr dabei waren. Also mit einer Ausnahme. Genau. Die nicht können. Die können aber nicht, die werden aber auch, die haben eine Woche lang hin und her überlegt. Also die wären auch gern wieder dabei gewesen. Das heißt also, ich denke, wir haben keinen verschreckt. Keiner wollte also es nicht nochmal versuchen. Die Einzigen, die uns so ein bisschen fehlten, waren Zuschauer, oder? Wie würdest du das sagen? Also der Marathon ging ja über 12 Stunden und gerade die Nachmittagsstunden waren noch relativ dünn besucht. Es waren immer Zuschauer da, aber nicht unbedingt volle Hütte. Währenddessen später und dann Richtung Ende, also Richtung 3 Uhr, blieb es eigentlich permanent voll. Aber trotzdem ist natürlich ein bisschen Potenzial da. Ja, also wir wollen auf jeden Fall die Zuschauerzahlen mehr als verdoppeln. Das ist so unser heimliches Ziel und vor allem nachmittags eben mehr auch zum Staatsabend stärker Kinder und Familien anzusprechen. Aber über das Programm reden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen dezidierter. Ja, und dann haben wir uns dieses Jahr wieder entschieden und sind, glaube ich, ganz gut jetzt im Rennen. Du hast dankenswerterweise das Design übernommen. Die Postkarten sind gerade im Druck, während wir hier reden. Die sollen morgen könnte sie ankommen. Naja, Montag, denke ich mal, werden sie liefern. Ja, wahrscheinlich. Und dann werden wir in die Hand-to-Hand-Propaganda übergehen und versuchen, das noch unter das Volk zu bringen. Aber wir sind ganz gut aufgestellt dieses Jahr, für mein Gefühl. Also so inhaltlich wie auch formal. Ja, ich glaube, das im letzten Jahr war ja allen nicht so richtig klar, was wird es mit dem Marathon. Und man dachte sich, ja, das klingt wild, wir gehen mal hin. Aber jetzt hat man halt so eine konkretere Vorstellung. Also es waren mehrere Bühnen, ich glaube 6 Bühnen insgesamt, plus noch ein improvisiertes Konzert über 12 Stunden. Also Bühne meint auch mit Kino. Also das Kino hat ja auch Weihnacht mit Hase, der improvisierte Film von Hidden Shakespeare aus Hamburg, genau. Improvisiertes 12-Stunden-Konzert von Stefan Zeron, der die ganze Zeit die Galerie bespielt. Ja. Und dann noch so ein kleines Extra-Projekt, das jüngste Gericht. Das waren so ein bisschen die Außendinge. Und dann hatten wir eben 5 Bühnen. Also auf dem Platz eine Bühne, Die mit Theatersport und Games und Spaß. Dann die Probebühne oben unterm Dach. Da fanden so Specials und Sonderformate statt. Da ging immer eine Stunde, hat jede Gruppe ihr Format vorgestellt und mit anderen Spielern zusammengespielt. Das war so die Idee. Genau, das fand ich auch ganz schön, weil man natürlich vor dem Publikum auch so ein bisschen die Mechanik erklärt und auch so ein bisschen hinter die Kulissen und in den Motorraum gucken lässt. Das fand ich eigentlich ganz spannend für die Spieler und auch für das Publikum. Und dann die Salonbühne hatten wir. Da war Text und Wort als Schwerpunkt. Was jetzt nicht heißt, dass es da total Talking Heads war, sondern einfach die Formate etwas literarischer. Das war die Idee, weil auch die Bühne nicht so riesig ist, aber die ist ganz schön. Das ist so ein bisschen eine Nische im Endeffekt. Das klingt jetzt zu klein, also so ein kleiner Raum. Es hat was Wohnzimmerartiges auf der Bühne, was eben auch ein ganz anderes Setting ist. Und ist so im Hintergrund der Kneipe, daneben gleich der Hof, und es hat da irgendwie eine schöne kleine Atmosphäre, die sehr angenehm ist. Und das hat auch gut funktioniert, fand ich. Also war ein Sonderformat auch drin. Ich hatte einen Kollegen da, der sehr gut lesen kann, der hat eine ganz tolle Vorlesestimme, und der hat Texte gelesen, auch von zum Beispiel Georg Weisfeld, der ja bei Paternoster spielt, der selber aber auch für Lesebühnen schreibt, und er hatte eigene Texte mit, und er war auch ganz begeistert, dass da mal jemand seine Texte liest, der halt auch wirklich professionell vorlesen kann. Ja, also mit. Und dann wurde aber aus den gelesenen Texten wurden weitere Sachen rausimprovisiert. Also es war dann schon so eine Mischform. Und relativ charmantes Format. Das hat sehr gut funktioniert, wie ich fand. Also da sind auch ein paar Szenen entstanden, die ich persönlich unglaublich schön fand. Also es gibt so zwei, drei Sachen, an die ich mich noch heute erinnere, weil die einfach ja wirklich Rock'n'Roll war. So die abgebissenen Finger sterben auf der Bühne. Ich habe da auch was gesehen, das war so eine Vierer längere Form, die so ähnlich war wie der Gott des Gemetzels, der Film. Und das war auch brillant. Also, es war tolles Zeug da. Und es gab halt überall Platz für Experimente, Formate, andere Sachen. Und das ist auch die Idee des Marathons. Also vielleicht noch die letzte Bühne ist die Hauptbühne natürlich, die haben wir jetzt gar nicht benannt. Es war die Mainstage auch da. Das war wir nannten das so ein bisschen Freestack-Marathon. Wir wollten halt wirklich 12 Stunden lang einfach die Bühne ohne Vorgaben bespielen lassen. Das war aber für Publikum und auch für Spieler oder für manche Spieler so ein bisschen sehr frei. Die waren so ein bisschen, konnten sich nicht vorstellen, wie soll das funktionieren. Das hatte oft so ein bisschen Hemmpotenzial. Finde ich auch in der Nachbetrachtung ganz gut. Das haben wir gesehen, und deswegen dieses Jahr alles machen wir anders. Aber es waren trotzdem da Zuschauer, die mehrere Stunden am Stück die Bühne nicht verlassen haben, was ja auch ein Qualitätsmerkmal ist. Also da war auch ein Musiker, der meinte, versteht's überhaupt nicht, dass die 3 Stunden wohl hintereinander einfach da drin saßen, meinte, ja. Aber das ist das, was der Marathon eben bietet. Also ich glaube, wenn mal jemand sozusagen vor allem auch in Impro einsteigen will, finde ich das auch eine schöne Sache. Man kann da mal die Vielfalt sehen, die Vielfalt der improvisierten Künste, wie Nils das mal so schön gesagt hat, die Bandbreite sehen und eben auch sich mal wirklich überwältigen zu lassen und zu merken, okay, der wiederholt sich auch nichts, das ist wirklich improvisiert, das ist nicht abgesprochen, das kann gar nicht abgesprochen sein, weil das so viele Leute kommen immer wieder zusammen. Und das ist für die Zuschauer, denke ich, sehr interessant, und vor allem auch für die Spieler, die haben sehr das genossen, weil man bei 12 Stunden tatsächlich aufhört, unbedingt auf die Bühne zu müssen. Man denkt, okay, dann warte ich jetzt nochmal, es macht ja nichts, weil ich habe noch Stunden vor mir. Oder ich habe schon stundenlang gespielt. Also es ist wirklich, es nimmt den Druck sehr stark raus, fand ich. Und es wurde sehr spielerisch, es wurde sehr auch aufmerksam plötzlich. Und das habe ich sehr gemocht an diesem Zusammenspiel mit den anderen eigentlich. Genau, ich fand das auch extrem gemeinschaftlich. Also man kennt da natürlich etliche Leute aus der Berliner Szene und hat mit denen schon mal gespielt, aber etliche eben auch nicht. Es waren 15 Gruppen, und also ich würde sagen, mindestens mit der Hälfte habe ich noch nie irgendwas gemacht, und es funktionierte. Und es war sehr angenehm. Es war auch dann in den Pausenräumen, da konnte man kurz mal irgendwie sich was zu trinken holen, spricht 3 Worte mit jemandem und hat halt relativ schnell eine Connection. Das ist toll. Das ist sicherlich sozusagen für die Spieler der Hauptgedanke gewesen. Hab Spaß und schau nicht drauf, wer das ist, sondern guck einfach, wie auf der Bühne ist, wie ihr euch wohlfühlt und sucht euch was, was ihr machen könnt, wo ihr einfach Spaß dran habt. Dieses Jahr, wie gesagt, alles anders. Dieses Jahr haben wir großes Augenmerk auf die Hauptbühne gelegt, noch mehr als letztes Jahr. Dieses Jahr werden wir da ein Experiment wagen, was ich sehr mag. Da sind wir beide auch beteiligt und noch jemand Drittes, also noch ein Dritter im Bunde, Dominik Schäfer von den Verstörten Wunschkindern. Und wir haben vor, dort ein 12 Stunden langes Improvisationstheater-Match abzufeuern. Mehr kann man das eigentlich gar nicht nennen. Tatsächlich, jede Gruppe darf ja 2 Leute, 2 Spieler bringen. Und die Idee ist, die Gruppenspieler dann in Rot und Blau zu teilen und sozusagen den Marathon gegeneinander spielen zu lassen. Also immer die Spieler, die da sind. Und die Punkte hochzuzählen. Mal sehen, wo wir da rauskommen. Ob es dann am Ende 1-0 steht oder 400-1070 oder sowas. Und wir wollen eben auch in die Bandbreite gehen. Also wir hatten am Mittwoch haben wir uns besprochen und so ein bisschen die Themen festgelegt. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was das ist. Genau, also das Match wird jede Stunde einen anderen Fokus haben. Und unser internes Ziel als die 3 Moderatoren ist, uns nicht zu wiederholen. Ja. Es wird also auch kein Spiel und kein Nichts doppelt sein. Deswegen ist das auch etwas herausfordernd auf jeden Fall. Und wahrscheinlich werden wir deswegen auch nicht spielen, was wiederum schade ist. Aber ja, das ist schade, aber ich denke auf der anderen Seite, wir haben uns jetzt so geklärt, dass immer 2 Leute moderieren. Einer wird sozusagen der Hauptmoderator, einer der Assists, sozusagen, der die ganzen Außensachen macht. Und damit ist man schon 8 Stunden on von 12. Mit Anfang, Ende. Also man wird so um die 9 Stunden auf jeden Fall hochkonzentriert sein dürfen. Und mit 3 Stunden Pause, denke ich, bleibt es eine Mammutaufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Und das finde ich ganz, ganz spannend eigentlich, weil wir da tatsächlich sich auch Formen zeigen werden und Games zeigen werden und Konstellationen zeigen werden, die vielleicht auch noch nie hier in Berlin probiert worden sind. Also wir haben da auch so ein bisschen vor, Sachen zu machen. Ich glaube, das bringt es mit sich. Wenn du 12 Stunden dich nicht wiederholen willst, sind die, sagen wir mal, Klassiker des Theatersports relativ schnell alle. Aber es gibt ja noch einiges mehr. Ja, und ich hoffe, dass wir da auch den Spielern und denen, die da sozusagen den Zuschauern Sachen bieten können und zeigen können, wo die auch nochmal Aha-Effekte haben. Also vor allem auch den Spielern. Also da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, das ist so die Hauptbühne. Da wird das Rock'n'Roll geben. Damit geht's los und damit wird's auch enden. Also wir werden auch so planen, dass zum Schluss alle Bühnen, außer wir sind völlig überlaufen und es sind am Ende noch tausende von Leute da, die unbedingt bespielt werden müssen bis 3, dann lassen wir alle Bühnen offen. Aber ich gehe jetzt wieder davon aus, dass es 3 dann so dünn wieder ist, dass wir alle auf eine Bühne kriegen. Werden wir sehen. Ja. Ja? Wenn es aussichtslos ist, dann müssen wir da spontan reagieren. Ansonsten gehen wir mal davon aus, dass wir am Ende wieder alle zusammenziehen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, das war sehr schön. Dann das große Finale auf der Bühne, die letzte halbe Stunde mit 30 Spielern und irren Szenen, die so vor sich hin gewabert haben in der Menge der Beteiligten, von kleinen Monologen bis hin zu alle machen irgendwas, war super. Das hat ja für alle auch nochmal so ein Flash-Moment gewesen. Mhm. Und dann nach 12 Stunden alle so, hey, was ist schon, ich kann noch 2 Stunden, wo man dann fast mit ein bisschen mit Gewalt sagen muss, nein, das waren 12 Stunden angesetzt, die haben wir jetzt erreicht. Es war auch gut, irgendwie dann Schluss zu haben. Ich hätte auch noch länger spielen können, aber es ist ja, dass jeder tatsächlich 12 Stunden am Stück spielt mit nur kleinen Mini-Essens- und Toilettenpausen und dann ist es schon anstrengend. Ja, und ich denke, da nimmt sich auch jeder seine Sache. Ich fand es auch gut, ich habe auch mal eine Dreiviertelstunde in der Galerie gesessen und mal Stefan zugehört. So. Da ist man ja nicht völlig off, aber das finde ich auch gut, sozusagen auch seine Inspiration wieder aufzufüllen. Aber man ist halt wirklich 12 Stunden on und gibt halt, also der Energielevel bleibt sehr weit oben. Ja, und es wird wieder Specials geben auf der Probebühne. Das ist sicherlich auch wieder interessant für viele. Also es wird wieder bestimmte Formate geben, wo die Leute was anbieten mit den Kollegen zusammen, was ausprobieren, Experimentelles, nicht so Experimentelles. Aber das bleibt auch sicherlich für die Leute, für die Besucher sehr spannend. Die Salonbühne kriegt dieses Jahr einen ganz anderen Fokus. Und zwar gibt es da für jede Gruppe 30 Minuten wahrscheinlich Zeit, sich vorzustellen. Und so werden wir die 16 Gruppen, die wir jetzt sind, dann versuchen, in 8 Stunden da irgendwie durchzurocken. Das wird auch nochmal interessant. Das heißt also, wir werden da jeder Gruppe die Möglichkeit auch ein bisschen natürlich als Werbefläche auch bieten, da ihre eigenen Sachen zu machen. Da können auch nochmal andere Gruppenspieler zukommen, sodass da vielleicht auch dann mal 4 von einer Gruppe maximal auf der Salonbühne spielen und sich vorstellen. Das hat halt auch den Charme, dass man mal sieht, was die anderen machen und tatsächlich so, wie es gemeint ist. Also wenn man es mit anderen spielt, ist es auch schön. Und da, also etliche haben ja so ein ihr Hausformat. Und das ist ja auch, was ich ja eigentlich ja das Wichtige finde, dass wir die Bandbreite, also die Vielfalt der Improvisation wirklich zeigen und nicht sagen, wir spielen einfach nur lange, scheiß drauf, egal wie, sondern dass wir wirklich sagen, hier, es geht da um eine bunte Vielfalt an Möglichkeiten. Ja, und dann, das Kino wird es dieses Jahr erstmal nicht geben. Das ist einfach auch eine finanzielle Frage, wo wir gesagt haben, wir versuchen das Geld für Film eher woanders hin zu investieren, was auch Betriebskosten natürlich braucht und so weiter. Und deswegen. Das Schöne war, dass der Film bei allen Vorführungen, ich glaube, der lief 6-mal letztes Jahr oder so, ja, oder 7-mal, was auch immer, er hatte immer Zuschauer. Ja. Das ist die positive Sache. Genau, aber es waren so wenige, dass es sich kaum lohnt. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt wirklich sehen, es gibt so eine Steigerung, dann kann man das fürs nächste Jahr wieder überlegen. Aber es geht natürlich eher um die spontane Improvisation im Moment. Und da verzichte ich ein bisschen mit einem weinenden, einem lachenden Auge eigentlich auf den Film. Ich denke, das Thema Film ist spannend. Also improvisierter Film benötigt aber, glaube ich, auch ein bisschen mehr Kuration, weil es gibt da noch sehr viel mehr. Es entstehen da eine ganze Menge Sachen. Ich meine, jetzt die English Lovers haben ja auch im letzten Jahr ein großes Projekt gestemmt mit einem tollen Film. Die Gorillas machen gerade was. Also es gibt da vieles, aber es ist ein Haufen Aufwand, überhaupt diese Gruppenmengen zu organisieren, deren Formate einzuholen und so weiter, das Ganze zu beplanen. Und wir sind alle, also wir sind jetzt 5 mit einer PR-Frau noch dazu, die das in der Hauptorga machen. Und allein die Querschnittsorganisation, die alle unter einen Hut zu kriegen, das ist schon viel. Und ich bin froh, wenn wir die Bühnen vernünftig bespielen und so weiter. Also ich habe mich nicht darum gerissen, den Film zu machen. Das hat letztes Jahr auch Maya wollte gerne das tun, hat sich da auch stark eingesetzt. Und wir, also ich finde das Format gut und ich finde auch improvisierte Musik ist nochmal eine Sparte, die auch ein bisschen unterrepräsentiert ist dieses Jahr. Ja, weiß ich, muss man so sehen und ich würde gerne natürlich mehr machen, aber es muss realistisch bleiben auch für so ein Projekt. Aber ich denke, nichtsdestotrotz, Salonbühne, wie gesagt, laufen die Gruppen die ganze Zeit, es laufen die Special Slots, es läuft die ganze Zeit das Match und es wird auf dem Vorplatz einen Bauwagen geben, das steht jetzt auch fest, wo wir am Nachmittag versuchen wir ja vor allem Familien anzusprechen. So wird auch die Specials werden darauf ausgerichtet sein. Auch auf der Salonbühne wird der Anfang nochmal Familienprogramm sein, eher Märchen, Jugendgeschichten, erzähltes Kinderfreundliches natürlich. Auch wir werden auch darauf achten, wenn wir das Match moderieren, dass da die unflätige Sprache und die sexuellen Inhalte erst. Das wird schwer bestraft, wenn genau. Das kommt. Ja. Das kommt dann erst ab Mitternacht. Aber wir werden schauen, dass wir halt. Also, und da wird es ab 19 Uhr auf der Vorplatzbühne in dem Bauwagen auch nochmal ein besonderes Format geben, und zwar ein Kasper-Theater für Erwachsene. Also, es läuft gerade unter dem Arbeitstitel, wenn ich das richtig im Kopf habe, Taritara, der Kasper ist da, die kleinste Pornoshow der Welt. Genau. Ja. Und das gibt es nicht im Nachmittagsprogramm, ist auch das klar. Genau. Ja, das ist ja das Schöne an Puppen. Also, ich habe das in Chicago gesehen bei der Gruppe, die waren noch mal sehr viel krasser, die Puppen, was die so von sich, lassen. Und aus irgendwelchen Gründen nimmt man es denen aber mehr ab. Es ist, ist eine ganz erstaunliche Transformation, was die so machen können. Wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall vieles da. Und wir haben auch versucht, am Preising einiges zu tun. Also der Nachmittag ist wirklich familienfreundlich. Da die Kinder sind mehr oder weniger eintrittfrei, kann man sagen. Also ein Erwachsener kann bis zu 3 Kindern in der Nachmittagszeit mit zum Marathon bringen. Und ich glaube, dass ich finde auch Impro-Theater für Kinder sehr spannend, weil gerade durch dieses Interaktive, durch das Abfragen und Mitmachen, die immer sehr begeistert sind. Es gibt ja einige Gruppen hier in der Stadt, die sehr viel Kinderprogramm machen, also die richtig Märchen improvisieren und so weiter und so fort. Ich denke, da wird es ein buntes Familienprogramm geben, also und dann ab, also von nachmittags bis spät kann man sich da auf jeden Fall gut amüsieren. Genau. Dann gibt es möglicherweise noch spontan aufpoppende Bühnen. Das, eine haben wir noch im Hinterhand. im Hinterhand. Also falls wir jetzt doch überrannt werden durch diesen Podcast zum Beispiel, dann können wir sicherlich noch Möglichkeiten machen. Aber allein das, was wir jetzt Salonbühne, Probebühne und Hauptbühne sind wir schon mal mit 200 Leuten, kriegen wir da schon mal weggesetzt. Ja? Und da ist noch keine Bewegung im Haus und so. Also, ich bin da noch entspannt. Wir haben noch Luft nach oben. So ist es noch nicht. Ja, und dann vielleicht noch eins, was dieses Jahr auch nochmal anders ist. Wie gesagt, wir haben jemanden, der sich dieses Jahr um PR kümmert und sie war schon sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben Sponsoren am Start und vor allem, was ich sehr schön finde, es gibt Preise zu gewinnen dieses Jahr. Also man kann dann immer stündlich, je länger man da ist, desto mehr die Chance, seine Gewinnchancen zu erhöhen durch Einwerfen von Losen. Ein großer Lospot und wir verlosen dann um 3 zum großen Finale ein Erholungswochenende, das braucht der eine oder andere vielleicht dann auch, in ein 4-Sterne-Hotel im Harz von Greenline Hotels. Schlosshotel sogar, also auch inspirierendes Ambiente. Genau. Und denke, wer 12 Stunden durchgehalten hat, der hat sich das dann auch verdient. Man muss dafür nicht 12 Stunden durchhalten, aber ich finde es nochmal eine schöne Idee, einfach auch dem Publikum zu sagen, wir wissen, dass es auch anstrengend ist, lange zuzugucken und wir da auch dankbar sind. Ja, und es wird Freikartensätze zu gewinnen geben und. Also es ist so. Genau, also Freikartensätze meint Freikarten für alle teilnehmenden Gruppen. Gibt's soweit als Blong, genau, Block. Soweit die Freikarten geben können. Es gibt ja ein paar Gruppen, die, was weiß ich, auch gegen Hut spielen, wo es dann schwierig wird, eine Freikarte rauszugeben, aber so 10, 12, 13 Gruppen eine Freikarte kann es da schon als Satz geben. Genau. Und wir überlegen auch, ob man dann in irgendeiner Weise sich die Karten abstempelt, so als Sammelkarte. Und wenn man im nächsten Jahr beim Marathon dann alle 16 Gruppen gesehen hat, dann kriegt man nochmal irgendwas Großes, Überraschendes. Na, Eintritt frei für den nächsten Marathon. Das ist ja das Mindeste, aber das fände ich, das ist dann schon auch eine Leistung. Ja, also ist auf jeden Fall Impro, Hardcore-Dosis, aber genau, wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt, uns das alles auszudenken, das muss man schon sagen. Also, was wir noch nicht gesagt haben, man kann auch am Nachmittag den einen oder anderen Schnupper-Workshop auch nochmal machen, vielleicht so ein paar Schritte in die Impro selber machen, ein bisschen sich mal bewegen lassen. Also auch da ist ein großes Angebot da. Es ist halt nicht nur passives Zugucken, sondern es ist auf jeden Fall interaktiv. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, wir haben viel gemacht in den letzten Wochen und wenn jetzt alle kräftig die Werbetrommel rühren, dann sind wir da auch an dem 5. April ganz gut aufgestellt, denke ich, oder? Denke ich auch. Ja, weitere Infos findet ihr im Netz unter berliner-impro-marathon.de oder auf Facebook. Genau, und man kann Karten schon im Vorverkauf kaufen. Ja, es lohnt sich auch. Jetzt momentan haben wir noch eine Aktion stehen, also wer jetzt zuschlägt, kann noch echt Geld sparen. Aber da kommt sicherlich auch noch mal eine Sparaktion. Wir haben noch ein bisschen was im Hinterkopf. Genau, aber ja, liked uns auf Facebook und kommentiert in allen Seiten und so. Das finden wir toll. Ja. Okay, das ist ja schon erstmal, glaube ich, ein ganz guter ausführlicher Einstieg. Genau, das war der Marathon und ist sicherlich auch nochmal interessant, Marathons gibt es ja einige, ne? Also auch in verschiedenen Festivals werden öfters mal Marathons gespielt, auch Leipzig hat zum Beispiel einen Infomarathon. Leipzig macht ihn, glaube ich, regelmäßig einmal im Jahr und das ist an irgendein Stadtfest auch mit rangekoppelt. Aber die sind da auch jetzt schon im Jahr 3, 4, 5 oder so. Also das ist genau, und die irgendwie immer ein Ladengeschäft und eine Bühne irgendwie und die machen dann 24 Stunden. Aber die slotten das, glaube ich, durch. Also ja. Da kommt dann, da ist der Marathon sozusagen nicht der Spielerbedingung, sondern es läuft halt einfach durch und dann gibt's halt, dann spielt man halt nachts um 2 mit seiner Gruppe. Genau, ich glaube, die kommen dann morgens dann trotzdem alle zusammen. Und viele bleiben auch da, die gehen nicht nach Hause und schlafen, aber manche, also man hat die Option als Spieler. Und das ist halt, also ich glaube, unser Konzept ist ein bisschen sozusagen unique, dass man halt wirklich die 12 Stunden, also alle müssen auch um 3 starten. Es wird kein Spieler ausgetauscht, man kann halt wegsterben sozusagen. Also das wäre nochmal irgendwas, dass irgendwie zu wenig Spieler am Ende sind, dass wir dann die Bühnen nicht mehr offen halten können. Glaube ich jetzt nicht, aber hat letztes Jahr auch... Ja, mein Gott, Monologe. Ja, genau. aber das ist halt auch so ein bisschen die Idee. Also es, die Spieler, die das spielen, beginnen um 3 und sollen bis um 3 durchhalten. Ich glaube, das Thema, das auf noch diversen Bühnen ist, auch nicht so oft. Also es ist schon relativ groß skaliert. Aber wir sind halt auch eine Riesenszene. Ne? Das betrifft ja nur die Berliner Impro-Szene. Also jetzt im Grunde haben wir etwa 50% der Gruppen. Würde ich jetzt mal so in dem Dreh. Genau, ungefähr die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte der Gruppen sind beim Marathon dabei. Also von daher, ich bin ganz zufrieden. Gucken wir mal, wie es jetzt endgültig wird. Ne? Ja. Letztes Jahr war, glaube ich, parallel auch in Wiesbaden der Marathon. Der ist dieses Jahr ein bisschen später, soweit ich weiß. Aber die machen da auch was. Also es ist für Garderobe keine Haftung. Die laden sich dann auch da aus dem Süden ganz viele Mitspieler ein. Und sonst gibt es, glaube ich, eher vereinzelt Sachen regelmäßig, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, Köln, glaube ich, das Impro-Festival hat, glaube ich, auch mal einen Marathon, die spielen immer die Bühne leer, also die hören dann auch mal auf. Ah, stimmt. Genau, also so, also wir haben auf jeden Fall den Marathon nicht erfunden, aber mit verschiedenen Bühnen ist es schon nochmal was Besonderes. Und ich finde es aber für die Spieler auch spannend ist, weil man hat manchmal auch den Moment hat, wo man so denkt, ach, mit den 5 Leuten passt es gerade nicht. Dann, wenn genug Leute da ist, kann ich die Bühne eben verlassen. Also kann gehen und mir was anderes suchen. Und durch die Specials und durch die Sonderauftritte findet da eh immer eine Durchmischung statt, die auch, denke ich, spannend ist für alle Seiten. Mhm. Gut. Ja, kommen wir mal zu Terminen. Termine. Wir lassen mal die internationalen weg, weil es gibt so wahnsinnig viele im Dach. Raum. Ja. Und ja, fangen wir an mit Fast Food. Da gibt es ja auch schon einen Podcast zu mit dem Andreas Wolf, der da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie die das so alles erfunden haben. Das ist auch ein Match, so eine Art Liga, die bis zum Juni sich zieht. Und die laden sich da immer verschiedenste Spieler aus ganz Deutschland und Österreich und der Schweiz ein und spielen dann immer Einzelmatches. Eins fand schon statt im Januar und das nächste, was jetzt ansteht, ist am 1. März. Da spielt Jörg Schur vom Fast Food und Markus Z. von Fast Food gegen die unrasierten Gentlemen aus Berlin. Das sind Lutz Albrecht und Tobias Triebswetter. Da sagte der Andreas Wolf auch, dass die beiden Berliner so ein bisschen was wie die geheimen Publikumsfavoriten sind, weil die über Jahre da immer hinfuhren und immer in der ersten Runde ausschieden, aber immer brillant waren dabei. Und irgendwann sind sie mal doch bis ins Finale wohl gekommen oder so. Aber die werden da wohl sehr, sehr gemocht. Genau, gemocht und rausgeworfen. Ja, aber spannend. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Cup mit dieser mit diesem Match-Variante. Genau, das ist also März und das zieht sich dann bis in den Anfang, bis 17. Mai ist dann Halbfinale. Halbfinale und im Juni ist Finale. Also es ist schon ist schon auch über einen längeren Zeitraum. Ganz spannendes Konzept. Ja, dann gibt's die Impro-Sante in Sarnen. Genau. Die sieht ihr jetzt schon, ja. Das ist ein kleines Festival in einer kleinen Stadt, das kann man, glaube ich, so sagen. Sarnen sind irgendwie 28.000, oder will jetzt keine Lügen machen. Kleines, schönes Schweizer Städtchen. Ich war letztes Jahr da, sehr nett organisiert. Kleines Festival, Workshops, Gruppen treten auf und es gibt diesen Formatteil Küsst den Frosch oder Frisst die Kröte, wo es eben darum geht, neuere Formate zu zeigen. Und da wird dann auch am nächsten Tag so ein bisschen mit den Leuten, die gespielt haben, einen Workshop gemacht. Und diskutiert, was an dem Format irgendwie zu verbessern wäre. Und so. Das ist ganz spannend, als so als Labor-Idee. Ja. Und total nette Leute, die das machen. Also Sarnen, wenn ihr in der Nähe seid, fahrt hin, schaut es euch an. Ist auf jeden Fall sehr inspirierend, weil, wie gesagt, durch diese Formate auch spannende Impulse da gezeigt werden. Das geht am 12. März los. Und geht 4 Tage. Dann am 14. März gibt es in Düsseldorf das Impro-Festival der Phoenixallee. Ich glaube, da ist auch hauptsächlich so ein Maestro im Zentrum. Der Gewinner wird dann im nächsten Jahr wieder eingeladen und hat da nochmal irgendwie eine Einzelshow mit, sodass da ja auch so ein gewisser Anreiz ist. Die spielen, glaube ich, im Theatermuseum, was auch ein interessanter Ort ist für Impro. Also die sind da ganz umtriebig und nette Leute. Also Phoenixallee auch sehr empfehlenswert. Dann gibt es am 17. bis 19.3. das ZIF, das Zürich Impro Festival. Und das machen die Metzger und eine Gruppe von der Uni. Das Besondere, das ist auch Theatersport, das Besondere ist, dass sie das komplett ins Netz übertragen und auch das Voting über das Netz passiert, wer da gewinnt und wer nicht. Das heißt, es können alle da mitgucken und das finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz an die ganze Geschichte. Ja, dann 17. bis 19. März im Internet Impro gucken. Schweizer Impro. Ja, genau, dann. Die haben da auch also diverse Schweizer Gruppen eingeladen. Ich glaube auch eine deutsche Gruppe noch. Also es wird dann vermutlich auch eher auf Deutsch gespielt, denn auf Schweizerdeutsch. Aber auf jeden Fall Idee top. Egal welche Sprache. Mehr Internet. Mehr Internetwagen. Ja, dann kommt unser Hausfestival natürlich ein bisschen. Berlin steht mal auf der Liste. 21. März bis 30. März 2014, Impro 2014, wieder mit großem Programm. Impro News ist ja wieder Medienpartner dieses Jahr von der Impro. Freuen wir uns auch drauf. International breit aufgestellt. Ja. Bekannte und Unbekannte aus der Schweiz, tatsächlich auch jemand dabei vom 41, wenn ich es richtig sehe. Und Harry Olli, also genau. Simone Schwegler, ja, genau. Die auch sehr umtriebig um die Welt reist. Ja, aber wie gesagt, auch so die Namen, die man so kennt. Also Randy Dixon ist natürlich wieder vor Ort. Und. Freuen wir uns drauf. Also da werden wir auch intensiv wieder berichten. Wir werden wieder uns auch in die Vorberichterstattung reinknien und auch in die Berichterstattung. Und das Schöne an dem Festival ist ja, das hat ja dann Auswirkungen auf ganz Europa, weil die Leute ja zum Teil von Übersee anreisen und dann noch so ein bisschen touren. Das heißt, ihr werdet dann Dad's Garage durch Europa touren sehen und habt da die Möglichkeit. Lee White spielt auch nochmal mit jemandem von Dad's Garage, jetzt ein Duo. Dann in Ballori ist, glaube ich, unterwegs. Patty Styles macht schon Workshops vorher in Würzburg, ist dann in Berlin, wird dann vielleicht auch weiter zu sehen sein. So Randy Dixon, mal lasst euch da überraschen. Da kommen noch Leute auch in eure Nähe dadurch. Ja, und da kann man auch immer noch mal die Gorillas auf mal anpieksen, wenn man da vielleicht doch noch mal irgendwie unter der Woche oder so mit seiner Gruppe Lust hat, bei jemandem mal was zu machen. Also da geht immer noch mal was. Die sind auch ganz gut eigentlich immer erreichbar. Da ist auch spontan immer noch mal was möglich. Aber ich freue mich vor allem drauf, es kann, gibt ja dieses Jahr auch einen Schwerpunkt, Impro kann mehr, kann anders. So. Say yes, oder? Ist so, naja, im Englischen. Also aus Berlin sind die Tumoristen zum Beispiel mit in diesem Slot eingeladen. Genau, dann gibt es noch das Autismusprogramm von Dennis Döhler, Spielraum, oh ja. Mhm. Also so Dinge, wo Improvisationstheater mehr macht, als eben nur auf die Bühne zu gehen, Anführungsstriche und Unterhaltung zu bieten. Das wird nochmal interessant, da gibt es Podiumsdiskussionen dazu, auch da wieder sozusagen inhaltliches Programm und natürlich BIF.de, also sind auch wieder international auch wieder Leute hier, die hier Workshops machen. Das wird also eine spannende Woche wieder für uns da, genau, 21. März bis 30. März. Genau, und dann vom 27. März bis 29. ist dann der letzte Event, den wir jetzt hier noch mit ankündigen, die Theatersportmeisterschaft der Schweiz. Da wissen wir nicht so viel darüber, aber das wird auch nochmal interessant. Da sind wir, ja, wären wir auch mal dankbar, wenn mal jemand irgendwie aus der Schweiz ein bisschen mehr berichten will. Ist für uns halt immer so schlecht zu erreichen, ne? Ja, also hier sind auf jeden Fall im Profil Winterthur Theatersport, Tiltanic und An und für sich. Ohne Wiederholung. Impronauten. Die Impronauten, genau, Theaterimpuls und Le Poi oder Pötchen. Was, ja genau, aber es sind alles Namen, also fast alle sagen mir was, habe ich auch schon gesehen, ohne Wiederholung, die organisieren das Sarna-Festival, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ja, die Impronauten und genau, ein Berliner Schiedsrichter ist da, Herr Sauter. Genau. Letztes Jahr noch beim Marathon, dieses Jahr in der Schweiz der Schiedsrichter. So kann es gehen. Ja. Die Impro-Welt ist auch gut vernetzt. Gut vernetzt. Ja, schön. Und dann 5. April natürlich Marathon. Ja. Aber ich denke mal, wir werden versuchen, vorher wieder mal eine Folge zu machen. Also es vor der Impro wird es mit Sicherheit irgendwas noch spezieller geben. Und ja. Wir melden uns. Wir wollen wieder regelmäßiger euch mit Infos zum Impro Theater beglücken. Oder zuquatschen, wie auch immer. Ja. Gut, dann danke dir, dass ich dich besuchen durfte und wir heute in deinen heiligen Hallen podcasten durften. Ja, dann und kannst du ja mal die letzten berühmten Worte sagen. Dabei wollte ich dir das gerade so hinmoderieren. Das habe ich gesehen. Na gut, dann verabschiede dich. Dann sage ich schon mal bye-bye und jetzt hört ihr Thomas. Mit dem berühmten Zitat von Makro. Ich wünsche euch eine wunderbare, improvisierte Woche. Bis dann. Tschö. Tschüss.